Bonustrack 2: Don Johns Manifest der Freak-Kultur. Freaks sind Künstler des Lebens. Freaks haben Stories. Nur die Story eines Lebens entscheidet, ob es gut oder schlecht war. 7 gute Feen sind meine Musen. Sie haben mich oft besucht, ich kenne ihre Vorzüge und ihre Zicken. Sie sind Vollblutfrauen, man muss wissen, wie man mit ihnen umzugehen hat. Sei gut zu ihnen, gib ihnen kleine Geschenke, küsse, streichle und massiere sie, lass sie ausreden, aber nimm sie nicht zu ernst, dann werden sie deine besten Freundinnen. Erstens, Historia. Ich lernte sie auf einer Parkbank kennen. Sie las ein dickes Buch und bemerkte erst nach einer Weile, dass ich neben ihr saß. »Wer bist du?« fragte sie mit ihrer weichen, gefestigten Stimme. Ich erzählte ihr meine Geschichte und mit geschickten Fragen lockte sie alles aus mir hervor. Dann erzählte sie mir ihre Geschichten, die Geschichte von der Bank, auf der wir saßen, von dem Baum, aus dem sie gezimmert war, vom Wald, in dem der Baum stand und von den Vögeln, die in ihm nisteten. Sie erzählte mir die Geschichten der vorbeigehenden Menschen, vom armen Rentner, der traurigen Studentin und dem wunderlichen Junkie. Sie gab mir Sinn. Ich lauschte ihrer Stimme und genoss ihren Klang. Ich habe nie etwas Schöneres gehört. Zweitens, Individua. Ich bin ihr schon oft begegnet, in der Straßenbahn, im Café und in der Leseratte. Jedes Mal trug sie ein anderes Kleid. Ihre Augen funkelten in einer neuen Farbe und sie bewegte sich mit neuer Geschmeidigkeit. Sie behielt nur ihre Einmaligkeit und ihren Mut, anders zu sein. Alles, was sie tat, duftete nach ihrem Parfüm. Obwohl sie sich immer veränderte, blieb sie mir in Erinnerung, weil sie nicht austauschbar war. Austauschbare Frauen sind überflüssig, sie sind käuflich und stinken nach Fastfood-Bordellen. Austauschbare Geschichten auch. Drittens, Inspiratoria. Sie ist die Frau, mit der ich am liebsten Wein trinke. Sie kann Französisch, Griechisch, Italienisch und Indisch kochen. Die Wände ihres WG-Zimmers sind mit Büchern und Musik gefüllt. Zu jedem Thema kann sie etwas sagen und wenn nicht, dann macht sie es in schönen Worten. Unsere Freundschaft und Liebe sind gegenseitige Inspiration. Viertens, Passionata. Sie war die erste Frau, die ein warmes, gebrochenes Halleluja aus meinen Lippen hervorzauberte. Sie weckte mich mitten in der Nacht. Sie wusste immer, was sie wollte, und was sie wollte, wollte sie mit Leidenschaft. Von ihr lernte ich, dass es keinen guten und schlechten Sex gibt, sondern leidenschaftlichen und faden. Gute Geschichten handeln von der Leidenschaft, unabhängig davon, ob es die Leidenschaft des Mordens, Liebens oder Briefmarkensammelns ist. Fünftens, Arta. Sie tanzte in der Disco und war Musik. Ihre Bewegungen waren der Rhythmus, ihr Körper die Harmonie. Sie ist formvollendet. Kein Maler kann ihre Schönheit zeichnen, kein Dichter kann sie beschreiben, kein Sänger besingen. Doch es ist der Versuch, der zählt. Kunst ist Form. Je gelungener die Form einer Geschichte ist, umso künstlerischer ist sie. Form ist Ordnung. Der Kampf gegen Entropie. Form verbindet. Form ist Sinn. Sechstens, Deliria. Sie kam in einem Nebel, schaute mich an und schenkte mir Vergessen. Wo sie ist, kann es keine andere geben. Wo wir sind, gibt es kein Ich. Wenn wir Musik hören, sind wir Musik. Wenn wir essen, sind wir Geschmäcker. Wenn wir uns lieben, sind wir Liebe. Siebtens, Aktionista. Morgens um 4:30 rief sie mich an und fragte, ob ich nicht Lust habe, zum Meer zu fahren. Wir sind gefahren und haben in der Morgensonne getanzt.